Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Heute mit dem schönen Thema gespielter Film, filmisches Spiel. Ein sehr doofer Titel, aber mir ist kein besserer eingefallen, deswegen nehmen wir jetzt einfach den. Zu Gast sind heute der schöne Komponist unseres Intros, Neo aka N30. Ja, hallo. Und heute ein neuer Gast, Arsen vom YouTube-Kanal Just Arsen. Hi. Ja, am besten steigen wir doch damit ein mit der Frage, was habt ihr denn gespielt, damit wir wissen, ja, was kennt der andere und worüber wir, sag ich mal, reden können. Wer möchte anfangen? Ja, keine Ahnung. Ich habe vorher schon überlegt, dann fange ich an. Ich habe gespielt Heavy Rain, Beyond Two Souls, Walking Dead, Game of Thrones, The Wolf Among Us, das Borderlands-Spiel, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Tales of Borderlands, genau. Ja. Ja. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe halt größtenteils Telltale-Kram gespielt. Heavy Rain habe ich nicht selber gespielt, aber ich habe es mir komplett angeschaut. Ja. Schließt es ganz gut ab. Ich habe nur die erste Staffel von Walking Dead geguckt, also gespielt. Und dann noch Life is Strange, dieses neue Spiel von... ja. Weiß gar nicht, von Square Enix. Genau. Und ich wollte jetzt auch weiterführen, so, wie fandet ihr denn das, was ihr gespielt habt? Weil ich muss sagen, ich war von der ersten Staffel Walking Dead ziemlich enttäuscht. Was? Von der ersten Staffel warst du enttäuscht? Ja. Ich fand die zweite grauenvoll. Die zweite habe ich auch nur im Let's Play gesehen. Ich habe auch gemerkt, dass das sogar... an sich noch schlimmer war, aber ich weiß nicht. Nee, also was mich halt einfach grundsätzlich an dem Spiel gestört hat, war das Gefühl, nicht wirklich Einfluss auf die Story zu haben. Oh ja, komm, darüber haben sich sehr viele beschwert, gerade von wegen, wenn man nach der ersten Episode die Wahl hatte, ob man Carly rettet und sie in zwei Folgen später nochmal stirbt, aber ich denke mir von wegen, was erwartest du? Das Ding ist kein wirkliches RPG, es erzählt dir einfach nur eine stinknormale Story, das ist ähnlich wie bei Visual Novels. Und nur weil du einen Charakter in einer Episode rettest, heißt es nicht, dass dieser Charakter die Zombie-Apokalypse überlebt. Also, ich weiß nicht. Ja, das Ding ist, das hast du natürlich einen Punkt, aber das Ding ist, man sollte, wenn man so ein Spiel macht, das dem Spieler nicht das Gefühl geben, dass er keinen Einfluss hat. Du hast doch Einfluss. Ja, nein, aber das Ding ist, du hast ja auch die Entscheidung von der einen, wo du entscheiden kannst, ob du sie zurücklässt oder ob du sie mitnimmst, weil sie hier den irgendjemand abgeknallt hat oder sonst was. Ja. Lilly. Genau. Dass du die halt, wenn du sie, sag ich mal, rettest, dass sie dann ein paar Szenen später trotzdem weg ist. Und das ist halt, wo du es wirklich merkst, du keinen Einfluss hast. Ja, du hast Einfluss, aber du kannst nicht jede einzelne Choice kannst du in dem Game haben, die über die Maßen viel Einfluss auf alles hat. Wie gesagt, es ist halt einfach noch eine Geschichte, die abgespielt wird. Ich meine, es hat schon relativ viel Einfluss darauf, von wegen, wenn das so Kleinigkeiten sind, wenn du einigermaßen invested bist in der Story und in diesem Spiel, dann machen auch die kleinsten Unterschiede, machen eine riesen Auswirkung. Das ist halt diese persönliche Charakterentwicklung, die du dann da halt eben hast. Ja, das Ding ist, du wirst trotzdem, also zumindest hatte ich das Gefühl, du wirst trotzdem wirklich sehr streng in eine Bahn von der Story gedrückt. Also ein anderes gutes Beispiel ist, wo du das Auto ausräumen kannst. Du kannst sagen, nee, mach ich nicht und die räumen das Auto trotzdem aus. Oder du kannst sagen, okay, mach ich und die räumen das Auto aus. Das ist so eine... Ja. Dann spielst du aber irgendwo das falsche Genre, weil das ist genau, du hast einfach nicht diese übermäßige... diesen übermäßigen Griff auf die Story wie bei anderen RPGs, sagen wir mal bei den BioWare-RPGs, bei Dragon Age, oder hast du nicht gesehen, wo du einfach ein Wort sagst und dann fasst das Spiel es auch exakt aus. Von wegen aller hier Dragon Age Origins. Oh, Alistair, ich finde, du solltest keine Ahnung, König werden von Frellen, heiratest den und alle sagen von wegen, oh, der hat seinen Überzeugungsskill auf 5. Jawohl, machen wir so. Nein, weil das und auch bei Visual Novels ist es ja praktisch genau das Gleiche. Du hast eben nicht diese übergestellte Rolle und es gibt halt ein Storytelling, auf das kannst du einigermaßen Einfluss nehmen und das ist ja auch einfach so praktisch mehr oder minder diese Simulation einer Zombie-Apokalypse mit drin, muss man ja einfach so sagen bei The Walking Dead. Und dann heißt es halt so, nur weil du als eines der gleichgestellten Mitglieder der Gruppe warst, sagst von wegen, wer weiß, was daraus wird. Das ist schon, finde ich, ein eher besserer Aspekt. Was ich jetzt gerade sagen wollte, also das Ding ist, Walking Dead ist ja auch kein Rollenspiel, also es ist ja theoretisch ein Adventure. Ein Adventure hat ja eigentlich auch nicht Ein normales Adventure bietet dir die Möglichkeit überhaupt nicht, die Story zu beeinflussen im Normalfall. Was ich sagen wollte zu der Sache, was du vorhin noch angemerkt hast mit Lilly, ist im Endeffekt bei Walking Dead auch nochmal ein Spezialfall, weil das Walking Dead Spieluniversum relativ eng verknüpft ist mit dem Walking Dead Comic-Universum und Lilly eben auch eine Figur ist, die im Walking Dead Comic-Universum eben vorkommt und eben nach dem Zeitpunkt, in dem das Spiel steht, eben an einem bestimmten Punkt in den Comics vorkommen muss und deswegen halt auch nicht sterben kann. Gut, da das kann ich ja nicht wissen. Ich habe den Comic nie gelesen. Aber wie gesagt, mich stört ja nicht, dass du keinen Einfluss hast, sondern mich stört, dass du es merkst. Und jetzt als Gegenbeispiel Life is Strange, was ich vor ein paar Tagen gespielt habe, das ist für mich eigentlich wirklich das krasse Gegenteil, weil du da eben nicht so extrem in eine Story reingedrängt wirst, auch weil du da ein anderes Element hast, dass du halt jede Entscheidung rückgängig machen kannst. Und da hatte ich halt wirklich das Gefühl, du kannst du durch die Welt gehen, aber du musst nicht zum Beispiel mit bestimmten Charakteren reden. Das hattest du beim Walking Dead, fand ich, hattest du immer so, du warst da irgendwo Ja. an einem Platz und dann musstest du die Charaktere abklappern. Du musstest mit dem reden und mit dem reden und mit dem reden. Und dann ging die Story weiter. Und Ja. bei Life is Strange habe ich dann im Nachhinein gemerkt, hast du ähnlich wie bei Walking Dead gesehen, dann welche Entscheidungen du getroffen hast und wie die anderen das getroffen haben, habe ich gesehen. Ey, ich hatte so fünf, vier Entscheidungen, die habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen, dass ich da irgendwelchen Einfluss drauf hatte. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da quasi Story verpasst habe. Und das war sowas, wo ich gemerkt habe, das ist Life is Strange, ist dir viel mehr Freiheiten als ein Walking Dead. Ja, das liegt halt auch einen anderen Fokus. Also ich habe das Life is Strange jetzt nur angeschaut und nicht gespielt selber. Aber ich habe also das Gefühl, dass eben Life is Strange eben mit diesem Zeitfeature irgendwie halt auch in eine ganz andere Richtung schlägt, während halt Telltale halt sich, glaube ich, hauptsächlich auch wirklich darauf versteht, eben die Geschichte zu erzählen, statt dir jetzt irgendwie Freiheiten zu lassen. Also der liegt der Fokus schon klar mehr darauf, die Geschichte tatsächlich zu erzählen, als den Spieler irgendwie da zu involvieren in dem Sinne. Ja, da hast recht. Das ist halt das Ding, was mich an Walking Dead eben gestört hat, dass das eben, es war für mich einfach zu wenig Spiel im Vergleich zum Beispiel zu einem Life is Strange, wo du halt jede Entscheidung ändern kannst oder solche Sachen. Und es hat mich halt einfach gestört, so dass du musstest halt teilweise sitzt, saß du dann da so mehrere Minuten lang und musstest Dialoge durchklicken oder durchhören, die mich zum Beispiel überhaupt nicht interessiert haben. So und da kommt halt dann noch hinzu, dass Walking Dead grafisch nicht gerade gut aussieht. Und es gibt nichts Nervigeres, als Dialogen zuzuhören oder zuzuschauen zu müssen, die einfach hässlich animiert sind. Also ich muss sagen, ich bin halt also persönlich bekennender Fan des Walking Dead Spiels tatsächlich. Und ich weiß nicht, der Stil ist jetzt halt speziell, könnte man sagen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz schön, so wie sie es gemacht haben. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht Nonplusultra ist. Und vor allem hat halt Walking Dead, zumindest mich persönlich, von den Charakteren her halt nie gelangweilt, sodass mich die Dialoge halt auch nie gestört haben. Also wenn man halt bei Walking Dead tatsächlich einsteigt und das Gefühl hat, sich mit den Charakteren irgendwie zu identifizieren, sich mit denen irgendwie, also einfach die Charaktere mag, dann funktioniert das direkt ganz anders. Ich glaube, wenn man es halt irgendwie, wenn man von Anfang an keine Sympathie für die Figuren entwickelt, dass es dann auch nicht zieht, das Spiel ist klar. Ne, was ich vorhin gemeint hatte, passt auch immer noch zum Thema, ist, dass du dann irgendwo meiner Meinung nach das falsche Genre spielst. Weil gerade bei einer Geschichte wie The Walking Dead geht es halt darum, dass du halt irgendwo nicht eben diesen kompletten Einfluss hast quer über die Story, sondern dass dir das teilweise auch vorgegaukelt wird, was auch eine Möglichkeit ist, gute Atmosphäre zu erschaffen. ein gutes Beispiel, beziehungsweise ein sehr, sehr altes Beispiel, was das angeht, ist von wegen, man erinnert sich vielleicht an Pokémon. Und eine der ersten Choices in der dritten Generation, ne, in Rubin, Zwei, Saphir und so weiter, das kannte ich noch von wegen, das hatte genau diese Auswirkung als auf Kinder. War, dass du gefragt wurdest von wegen, ja, möchtest du meine Tochter, meinen Sohn, was weiß ich was kennenlernen, ne? Und du hattest nur eine Möglichkeit prinzipiell. Du konntest eigentlich nur ja sagen. Bei nein hat sich das Gespräch einfach geloopt. Aber das Ding war einfach dafür da, die Atmosphäre ein bisschen ranzutreiben und dass man dem Spieler eben vorsagt von wegen, hey, hier passiert gleich was Großes, worauf du Einfluss hast, ohne dass du es zwangsweise hast. Es ist ein Mittel, um die Story weiter voranzutreiben. Mich störte ja nicht, dass das so quasi, dass es nur Fake war, aber mich hat es gestört, dass ich es persönlich gemerkt habe. Und es Das hat ist mich aber. einfach eben aus dieser Atmosphäre rausgerissen, dass das Spiel dir sagt, hey, du hast hier eine Entscheidung, die du treffen kannst, und die kann gut oder böse sein. Und im Endeffekt kommt raus, du hattest überhaupt keine Entscheidung. Und da denke ich mir, okay, dann hast du das Spiel jetzt gerade meine Zeit damit verschwendet, mich von einer Entscheidung zu stellen, die ich gar nicht habe. Dann kannst du auch gleich, zum Beispiel, wenn man zurückgeht, zum Beispiel ganz normale Point-and-Click-Adventure funktionieren ja in gewisser Weise ähnlich. Du spielst ja auch nur eine Story nach. Und da hast du halt eigentlich nie die Entscheidungsfreiheit. Und trotzdem hast du teilweise richtig phänomenale Stories. Also zum Beispiel, ich liebe die Deponia-Reihe. Oh ja. Da hattest du halt nicht dieses Gefühl, okay, das Spiel stellt dich jetzt zwar vor eine Wahl, aber eigentlich ist es egal, was du machst. Das ist aber Das ist mir aber ziemlich so. lieber. Ist mir allerdings lieber. Ich meine, du hast in Walking Dead hast du keine Choice, die absolut gar keinen Einfluss hat. Also absolut gar keinen. Das gibt es nicht. Du hast immer Dialoge, die sich ändern, du hast immer Charaktere, die sich ändern. Das geht halt irgendwo immer ein bisschen auf die Charakterentwicklung mit ein. Und das ist mir, ich meine, ich verstehe, was du meinst damit. Es kratzt mich auch teilweise an, wenn es Choices sind, wie beispielsweise bei Carly. Ich habe Carly gerettet in Folge 1, hatte gehofft, oh, das wird ein Love Interest, bla bla bla. Und in Episode 3 verreckt die. War ich auch einigermaßen angepisst, aber ich fand's gut von der Storyentwicklung her. Und Wir hätten irgendwie am ja, Anfang einen das. Spoiler-Alert ankündigen sollen. Ach, The Walking Dead ist 2,5 Jahre oder so alt und jeder, der diesen Podcast schaut, wird schon gespielt haben, also was soll's. Ist denn nicht selber schuld? Was hat man sich denn Ja, ausgedacht, hat gesagt? wir reden über The Walking Dead und das wissen die Zuschauer schon seit Anfang an. Also selber schuld, wenn man dann immer noch nicht abgeschaltet hat. Aber mir sind solche Choices mit wenig oder von mir aus sogar gar keine Auswirkung lieber als ein Spiel, was mir das Ganze einfach erzählt und ich habe gar keinen Einfluss. Wobei das auch seinen Charme haben kann, aber nicht in den Zombie-Genres beispielsweise wie The Walking Dead, weil dann gehen wir in Richtung Visual Novel und The Walking Dead ist auch so ungefähr zur Hälfte Visual Novel. Ja, das ist bei Walking Dead eh schwer zu sagen, ob man es eher da einordnet oder bei Adventure, weil es hat ja theoretisch, die Rätsel sind so rudimentär, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch da einordnen kann. Kann man einfach aus dem Grund, weil, ja, wobei, wenn man es als, man kann es nicht als reines Visual Novel abgrenzen, Nee. einfach weil es dafür immer noch zu viel Gameplay hat, allein schon mit den Action-Sequences, auch wenn QTEs jetzt nicht unbedingt das Gameplay-Feature überhaupt sind. Das nervt mich bei Walking Dead tatsächlich. Ich finde, die Rätsel könnten tatsächlich hier und da ein bisschen anspruchsvoller sein. Oder zumindest, was sie halt in den ersten zwei Episoden noch so gemacht haben, dass es zumindest so fieselig ist. So Sachen mit dem dummen Radio, das ist jetzt nicht schwierig. Aber du musst einfach so Kleinigkeiten erledigen und je weiter irgendwie der Fokus eben ins Große gerückt ist, hat das Ganze, finde ich, so auch von der Atmosphäre seinen Charme verloren, ehrlich gesagt. Gut, ich meine, ich fand The Walking Dead, die erste Season, fand ich persönlich relativ gut. Nicht phänomenal, nichts Besonderes, aber es war sein Geld irgendwo wert. Aber was ich viel schlimmer fand, ist, dass sie in der zweiten Season einfach Clementine zum Hauptcharakter gemacht haben. Absolut schrecklich, habe ich auch deswegen nicht gekauft. Und nachdem ich mir die ersten paar Episoden angeschaut habe, wusste ich auch wieso. Weil. Ey, es liegt das nicht irgendwo auf der Hand. Von wegen, welcher Affe auf Rollschuhen hält es für eine gute Idee, ein 11-jähriges Mädchen als Kopf eines Zombie-Teams zu stellen, als Hauptcharakter? Ach Like, ja. the fuck? Ist ein bisschen her, als ich das Let's Play gesehen habe, aber jetzt fällt mir so wieder ein, dass du quasi als Clementine, als Elfjährige dann quasi den ganzen Mist von allen Leuten machen musstest. Hat eigentlich nur noch gefehlt, dass du dann irgendwie noch eine Schrotflinte in die Hand kriegst und dann alle Zombies persönlich killen musst oder sowas, aber. Schule hattest du ja für die Aufgabe. Ja, und vor Ja, allem das, jetzt. was mich auch ziemlich angepisst hat, war in der ersten Folge von Season 2. Eine der ersten großen Choices ist, wo einen der Hund angreift, ne? Wenn ihr euch erinnert. Von wegen, wenn ihr die Dose findet und der Hund ist dabei und ihr streichelt den Hund erstmal. Und das ist so, das kotzt mich auch immer an Animes an. Das ist diese richtig billige Art und Weise, wie man Drama erschafft. Von wegen, das ist einfach dieses billige, oh, wenn ihr wirklich billige Gefühle haben wollt in eurem Spiel, dann macht eins von zwei Dingern. Entweder zeigt Kinderzeichnungen in einem zerstörten Gebäude oder tötet ein Lass Tier. ihn sterben. Oder quält ein Tier. Weil das ist Ja. einfach von wegen, es hat null Auswirkungen. Das ist wirklich was, dich anpissen sollte. Nicht wie bei Season 1, die Entscheidung, auf die du keinen Einfluss hast, die Story töten, sondern das. Das ist einfach eine Zeitverschwendung von 30 Minuten, wo dieser Hund dich angreift und es ist nur dafür da zu sagen, oh, und innerhalb von 10 Minuten hast du es wieder vergessen, aber dieser Schock bleibt halt da. Muss Und das ist klugerweise, du die bist jemand, billigste Art von Storytelling. also Bist als ich finde, Clementine bist ja verletzt dann noch. Aber okay, ja, da aber hast du Bullshit. absolut recht. Ich finde, bei Season 2 haben sie viel Potenzial verschenkt, weil ich muss sagen, Clementine als Hauptcharakter hätte auch gut werden können. Und ich finde, gerade zu Anfang hatte ich das Gefühl, das könnte richtig. Also, ich fand auch Season 2 in Ordnung. Und ich finde, es ist eigentlich extrem stark eingestiegen. So die ersten paar Minuten der ersten Season fand ich noch sehr stark. Und dann ist es halt irgendwie mit diesem, auch mit der neuen Gruppe und allem irgendwie extrem abgeflacht im Vergleich zur ersten Staffel dann. Ja, was sie hätten machen können, wären einen Sprung von etwas mehreren Jahren machen. Dass Clementine, keine Ahnung, 19 oder so ist. Dann hätte das einigermaßen funktionieren können und auch da wäre es schwach gewesen. Aber so absoluter Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Was ich aber sagen muss, wenn ich das Ende von der zweiten Season mit der von der ersten vergleiche, würde ich eher dazu tendieren, dass das Ende der zweiten deutlich besser war. Ja, Also, da. Vor allem die Choices in der zweiten Season. das Ding bei der ersten Staffel war, ich habe ja mehrmals kritisiert jetzt schon, dass es kein Einfluss ist. Und dann kommt halt am Ende, Spoiler, der eine Typ und quasi der löst alles auf, was denn, der führt dir nochmal alles vor, was du gemacht hast und so. Und Ja, da das war wirklich ist schwach. Das war wirklich. für mich wirkte das ein bisschen so wie die Rechtfertigung dafür, dass du eigentlich keinen Einfluss hast, dass dann eigentlich einer stand die ganze Zeit, die ganzen 5 Episoden quasi hinter dir und hat beobachtet, was du gemacht hast. Und Ja gut, das fand ich. den gleichen Kram haben sie ja auch bei Wolf Among Us abgezogen. Das habe ich noch nicht Wobei gespielt, ich aber meinetwegen Spoiler, aber sagen muss, dass ich bei The Wolf Among Us aufgrund einfach auch des Settings das schon irgendwie ein bisschen charmanter gelöst finde. Also da nehme ich zumindest den Figuren und dem ganzen Setting irgendwie mehr ab als bei The Walking Dead, weil in nee. der Zombie-Apokalypse macht sich keiner die Mühe, eine Gruppe so einen langen Zeitraum zu verfolgen, nur um sie am Ende mit ihren moralischen Fehlern zu Ich konfrontieren. fand das so dumm bei The Wolf Among Us, von wegen am Ende die Szene, muss dir vorstellen, ist halt in Form einer Art Gerichtsverhandlung, ne? Und ich fand das so dumm. 4 verdammte Folgen arbeitest du darauf hinzu, von wegen machst hier was, machst dort was und im Endeffekt gibt es eine Handvoll Charaktere, die dir immer den Rücken decken, immer mit dabei sind, die sagen, ja, wir stehen auf deiner Seite, wir geben dir Tipps, die ganze Story mit rantreiben und dann fällt ein einziger Scheißsatz von deinem Gegner. Oh ja, ich glaube, wir waren doch falsch, die ganzen 5 Episoden. So ein Schwachsinn, ey. Es hat so getötet. Gerichtsverhandlung im Stil von Phoenix Wright oder was? Nein. Nein. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht Es war bewerten, aber ein Lynchmob. nicht nur, dass sich jemand die Mühe macht, sondern ich glaube einfach nicht, dass du das nicht merkst, dass sich jemand die ganze Zeit verfolgt. Tja. Ja, also in Walking Dead, das habe ich auch. Also, das war, ehrlich gesagt, das hat mich richtig aufgeregt, weil ich The Walking Dead bis dahin tatsächlich extrem gut fand und die Charaktere halt sehr mochte und dann gedacht habe, dass das wirklich die. Auch von Seiten Telltales gefühlt die einfachste Lösung war, die sich finden ließ. Für mich fühlt sich das ein bisschen so an wie Alibi, um das noch ein bisschen in den Herz zu schieben. Ich fand's, also, mich hat halt wirklich eher so der Anfang gestört. So zum Ende hin fand ich es eigentlich immer besser, als man dann in der Stadt war und alles. Das fand ich eigentlich, fand ich bis dahingehend besser, aber halt am Anfang hat es halt echt so, das hatte ich das Gefühl, du wirst jetzt in eine Rolle gedrängt. So und, das wollte ich halt einfach nicht. Ich hatte halt nicht, konnte mich mit dem Charakter nicht identifizieren. Ja gut, aber das ist halt die Erzählung, dass du in eine Rolle gedrängt wirst. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, ein anderes relativ gutes Beispiel für das Genre, so ein Mix ist halt, wäre Catherine. Da ist das ein bisschen anders. Bei Catherine hast du halt Mal, etwas. Catherine, das Ja. Spiel mit den Träumen, Mit den Schafen, oder? Ja. Da ist die Interaktion ein bisschen eher. Von wegen, wenn du sagst, von wegen, dass du dich mit dem Charakter nicht identifizieren kannst, da ist das eine andere Kiste. Da machst du ja die Choices nach diesen Traumsequenzen, wo es dann heißt, ja, magst du Kinder? Ja, nein. Und das ist dann das Ende. Und in den Storysequenzen selbst, in den Cutscenes, handelt er dann eben immer noch aus dem Impuls heraus. Und das ist dann halt immer noch der Charakter, der vorgestellt wurde, die Rolle, die du halt gedrängt wirst. Aber das tut dem Storytelling halt gut. Ohne wird es nicht funktionieren. Und genauso Ja. ist es, denke ich mal, bei The Walking Dead. Du spielst halt nicht deinen eigenen Char wie in irgendeinem RPG, du spielst halt einfach Lee Everett oder Clementine, what's her name? Keine Ahnung. Ja, interessiert auch niemand. Das war mein Punkt. Ich muss zu Catherine sagen, das war mir tatsächlich zu abgedreht. Das war okay, aber damit konnte ich dann umgekehrt relativ wenig anfangen. Ich fand's geil, das Game. Aber ich hab's auch nie gespielt, ich hab's nur halt angeschaut. Das ist Ich würde es aber gern. Das war mir dann echt ein bisschen zu seltsam irgendwie. Das hat mich. So seltsam ist es ehrlich nicht. Es geht halt darum, von wegen als kleine Zusammenfassung, du lebst ja in diesem kleinen Dorf und auf einmal gibt es Todesfälle. Und das sind alles Todesfälle von Männern, die ihre Frauen betrogen haben. Soweit Und war ich. bitte? Ich weiß schon, um was es geht. Ich weiß nicht, Ja, ich ja. fand, ich Nee, hab's einfach so mit diesem ganzen Spiel. Das ist ja schon das irgendwie. wirklich Coole halt an dem Game ist, von wegen, wie sich halt alles eigentlich theoretisch mit einem Satz lösen ließe. Zwischen den Aspekten, von wegen, wenn du halt in der Story immer weiter vorankommst, in den Cutscenes und so weiter und immer näher drankommst, von wegen, ja, du schaffst es, du überlebst und darfst dir dann einen Wunsch erfüllen und bla bla. Und der Humor von dem Game ist echt gut. Ja, das muss man aber auch den Telltale spielen lassen, finde ich. Also die sind humortechnisch, finde ich, sind da auch zumindest hier und da gute Sachen dabei. Telltale Games sind eigentlich depressiv wie Scheiße, außer du sprichst gerade auf die Borderlands-Reihe an. Ja, ich muss sagen, also gerade The Walking Dead hat hier und da mal ein paar sehr trockene oder schwarzhumorige Stellen, wo ich sagen muss, die doch schon, also finde ich, von Seiten Walking Dead extrem gut gemacht sind. Also. Also ich habe meistens nur über die Charaktere gelacht, weil sie unglaublich dumm gehandelt haben. Nee, also ich weiß nicht. Also Ja, das auch. meine tatsächliche absolute Favorite-Stelle in The Walking Dead ist in Folge 2 von der ersten Staffel, als Lee das Schloss knacken soll und Kenny ihn anguckt und sagt, "You know how to pick Ja, locks because you are urban." Also, ich muss sagen, also es war schon in der Stelle, wo es halt eigentlich sehr dramatisch war, schon gekonnt gesetzt, der ganze Witz. Also ich aber finde, das haben sie schon das gut ist halt gehalten. kein, das ist halt kein Aspekt, der mir jetzt auf Anhieb für The Walking Dead einfallen würde, wo ich sagen muss, deswegen ist das Game gut. Trockener, dreckiger Humor über Minderheiten, ich weiß ja nicht. Mal jetzt ein bisschen weg von Walking Dead, da ich nicht Heavy Rain gespielt habe und Arthur, du hast ja auch nicht gespielt, oder? Richtig? Ja, aber ich habe es komplett angeschaut. Ja, da würde ich gerne mal wissen, wie das im Vergleich dazu ist. Vor allem, wie da der Einfluss ist und vor allem, wie der Gameplay technisch viel man da hat. Also, Ja. Heavy Rain versucht dich halt in gewissen Szenen einfach. Ich will's mal sagen, anzuwidern. Passt es? Von wegen. Es setzt Ja. halt auf so, es setzt halt auf irgendwie so eine Mischung aus unfassbar viel Shock Value und richtig angespannte dramatische Szenen. Aber was ich halt hasse in diesen Szenen ist, dass das halt alles QTE-based ist. Ich hasse das abgrundtief. Also ich weiß nicht, Heavy Rain ist halt so ein, ich weiß nicht, wie soll man sagen, so ein klassisches David Cage-Spiel. Das ist, ehrlich gesagt, hat es zwar mehr, hast du mehr Einfluss als bei The Walking Dead, aber trotzdem gaukelt das dir noch viel, viel, viel mehr Einfluss vor, als du tatsächlich hast. Ich finde, es ist so, die Sachen, die dann tatsächlich Einfluss nehmen, sind sehr viel weniger, als man immer erwartet. Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich habe nur, also was halt jetzt mal so als Positives für dieses Genre, weil ich die meisten Vertreter also entweder nicht gemocht oder nicht gespielt habe, weil ich gemerkt habe, das schon vom Sehen, dass mich das einfach nicht reizt, halt Life is Strange. Das ist für mich einfach, da haben sie geschafft, ein Element, ein Gameplay-Element hinzuzufügen, was einfach, dass das Ganze mehr wie ein Spiel wirkt und nicht wie. Ja, halt einfach das Abklappern von der Story. Weil du hast ja in Life is Strange die Möglichkeit, jede Entscheidung rückgängig zu machen, indem du die Zeit zurückspulst. Und damit löst du auch Rätsel oder halt damit kannst du zum Beispiel auch Dialoge verändern. Und das finde ich halt sehr geil. Und vor allem habe ich im Nachhinein bemerkt, ich habe das gespielt und ich habe Fehler gemacht. Also aus meiner Sicht Fehler. Aber ich habe diese Fehler nicht zurückgenommen. Und seien wir mal ehrlich, im Leben hat man sehr oft das Bedürfnis, gerne mal so eine Funktion zu haben, zurückzuspulen oder Quicks zu safen. Ja. Ja gut, was ich halt für mich irgendwo sagen muss, was ich gar nicht leiden kann bei dieser Art von Spielen, egal von was du es auch, sagen wir mal, Catherine tut das auch mit einspielen oder jedes einzelne Drecks-Telltale-Game, dass ich diese Art von Games irgendwo deswegen nicht mag, weil du halt 20 Meter gegen den Wind riechen kannst, was für eine Konsequenz deine Choices haben werden. Ja. Das hasse ich halt abgrundtief. Von wegen das Game provoziert dich im Fall von The Wolf Among Us beispielsweise an unfassbar vielen Stellen einfach ein Arschloch zu sein. Und du weißt ganz genau, was dann, sagen wir mal, in den nächsten zwei Episoden passieren wird. Von wegen, wenn es dann zu dieser Gerichtsverhandlung beispielsweise kommt. Oder wird, dass du auf jeden Fall irgendwann Hilfe von diesen Charakteren brauchst und dann hast du die nicht in dem Fall. Du weißt es einfach. Genauso wie bei The Walking Dead. Je nachdem, wie du da reagierst, von wegen, da kannst du auch einfach völlig auf einen Charakter gehen. Sagen wir mal, ich habe in meinem The Walking Dead Playthrough habe ich komplett auf Kenny gespielt beispielsweise und ich wusste von wegen, dass da irgendein Drama passieren wird. Allein schon von der ganzen Aufstellung vom Cast. Es war von Anfang an klar, dass Kenny sterben wird. Genauso, dass die andere Ische. Ja, Spoiler. oder auch nicht, wie sie es dann, oh, so shockingly in Episode 2 bzw. Season 2 rausgebracht haben. Like, Bullshit. Ja, nee, absoluter Schwachsinn. Aber dass du eben, ihr wisst, was ich sagen will, von wegen, dass man eben absolut voraussagen kann, welche Choices welchen Einfluss haben. Was auf Dauer unfassbar langweilig ist, was allerdings irgendwie auch darauf basiert, dass das Genre relativ neu ist, vor allem in Sachen Beliebtheit, I guess. Das kann ich dich wirklich entschuldigen und das ist halt irgendwo der Grund, wieso ich persönlich eher bei Visual Novels bleibe, die deutlich weniger Choices haben, aber die deutlich bessere Story. Ja, ich tendiere dann in die ganz andere Richtung. Also dann Mass Effect, Dragon Age, etc. Also ich Ja glaube, gut, das ist ja klar auch. wenn dann extrem, nee, wenn dann extrem viel Einfluss auch so, dafür klassisches Beispiel für, finde ich, extrem viel Einfluss auf die Story, wer es noch kennt, auch schon etwas älter ist, Star Wars Knights 1 und 2 zum Beispiel, wo das sehr ausführlich gelebt wurde. Nee, Solche das Sachen. ist gut, wobei man auch da ein bisschen vorsichtig sein muss, wenn man jetzt beispielsweise Dragon Age und Mass Effect nennt, weil Reden wir diese nicht vom Mass das Effect-Ende. Ja, reden wir nicht vom Dragon Age Inquisition-Ende, das ist ja noch viel schlechter gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Es ist noch schlimmer als das Oh, Mass Effect-Ende. oh, oh, oh, ja. Also, Was? um mal ein. Also, ich fand es schlimmer als das Mass Effect-Ende und ich fand das Mass Effect-Ende grauenhaft. Ich habe 4 oder 5 YouTube-Videos über das Thema gemacht. Aber, um nur mal eine Sache zu sagen, von wegen, was da mit Choices angeht, ist, du hast irgendwann den Storystrang, dass du, dass die Kirche eben ein neues Oberhaupt haben will, eine neue göttliche, ne? Und Kandidaten dafür gibt es beide in einer Inquisition. Das heißt, die Kirche schickt eine Abgeordnete und sagt von wegen, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Liliana wird göttlicher, denkst dir halt, okay, von wegen hast du da eine kleine Question mit Liliana, wo du siehst, wie ekelhaft gemein sie eigentlich ist und von wegen mit ihrem Spy Network und bla bla bla. Oder du nimmst Cassandra, die Sucherin, von wegen am besten noch mit Romanze und dann ist halt ein bisschen, oh, geht in die Richtung. Dann kannst du halt sagen, okay, Inquisition, die größte verdammte Macht auf dem Kontinent, mit der Unterstützung der Kaiserin von Orlais, unterstützt Person XY. Und ich habe das gemacht und ich wollte Liliana auf den Thron der Göttlichen bringen. Und dann kam der Epilog und dann hieß es auf einmal, Vivian ist göttliche. Um zu sagen, Vivian ist eine schwarze orlesianische Adlige aus dem Magierzirkel. Die größte Schlampe, die du dir vorstellen kannst. Und weißt du, auf welcher Basis? Dass ich in einem Dialog ganz am Anfang des Games gesagt habe, von wegen, also ich denke, die Kirche sollte mit den Magiern zusammenarbeiten. Und 40 Stunden später heißt es im Epilog, ja, Vivian wird göttliche. Ist nie aufgekommen, war nie Teil des Gesprächs. Scheiß drauf, dass die Inquisition von wegen fucking Liliana unterstützt, mit dem gigantischen Spy Network, mit Orlais, mit Ferelden, mit allem drum und dran, weil ich hatte halt noch den Safe, wo sie halt mit meinem Ferelden-Char zusammen war. Nö, Vivian wird's. Die komische Magierin da aus Orlais. Was? The fuck? Locker. Ja, das ist Classic Oh, BioWare, denn wenn sie oh, am Ende oh. nicht wissen, was sie machen sollen, dann nehmen sie immer den einfachsten Weg. Und das Finale ist auch der größte Bullshit. Like, der absolut größte Bullshit. Ich meine, du kämpfst praktisch gegen einen Demigod, ne? Der einfach dein gesamtes Schloss dort zerreißt. Du stehst nachher in den Trümmern. Danach spielst du natürlich wieder alles ganz und so und bla. Aber das Geilste ist ja von wegen, du bringst den um und das End-Cinematic spielt ein, die ganzen Trümmer knallen auf den Boden, so richtig Mass Effect-reihenmäßig, wo du denkst, okay, ich bin auf jeden Fall tot. Und das ist eine Szene, die sich über, keine Ahnung, 20 Sekunden ausspielt und du gehst halt von wegen ohne Kratzer, ohne Blut, von wegen absolut, absolut sauber, trittst aus den Trümmern raus, alle laufen auf dich zu, okay, cool, High Five! Erledigt. Das ist eine Szene, der gesamte Endkampf, diese gesamte Endsequenz, das gesamte Scheißfinale spielt sich in einer Viertelstunde aus. Das kann in meinen Augen trotzdem nicht damit konkurrieren, wie schlecht das Mass Effect Ende ist. Das Das, liegt nur das... daran, weil du es noch nicht gespielt hast. Ist ganz ehrlich, ich. Ganz ehrlich, allein. Wir sollten aufhören, über irgendwelche Enden zu reden. Ich will jetzt einmal noch kurz. Ich hatte noch nie die Zeit im Podcast. Ich habe schon mal einen Podcast drüber geredet, aber ich möchte noch mal eine Minute kurz mich darüber beschweren, dass das Mass Effect Ende davon beeinflusst wird, wie viel man online gespielt hat. Ich möchte noch einmal kurz BioWare sagen, wie behindert sie sind, damit ich meinen Frieden mit dem Spiel habe. So, hast du gehabt? Ja. Okay, dann würde ich einfach zum nächsten Punkt übergehen, denn wenn man Walking Dead oder halt auch die anderen Vertreter spielt, dann kam auch sehr oft die Frage auf, ob das überhaupt noch als Spiel gilt, weil die Gameplay-Elemente teilweise doch wirklich extrem reduziert worden sind. Weißt du, was die Definition eines Games ist? Es hat ein, du hast ein Failure State. Wenn du Gameplay hast, wo du versagen kannst, ist es ein Game. Anderen Worten, ja, du kannst. Du versaust ein QTE, bist von einem Zombie gefressen. Failure State. Es ist ein sehr cinematistisches Spiel, aber es ist ein Spiel. Okay. Frage beantwortet. Ja. Ich überlege gerade, ob Eine das nicht. interessantere Frage ist es halt, wenn du in Richtung Visual Novel gehst, und da würde ich beispielsweise sagen, nein, auch wenn es Failure States gibt, weil da ist einfach nicht genügend Heißt ja schon. Gameplay vorhanden, würde ich sagen, aber bei Walking Dead ist das ein No-Brainer, also tut mir leid. Das heißt ja eigentlich auch schon Visual Novel. Eigentlich schließt der Name eigentlich schon. Sagt eigentlich schon aus, dass das auch gar kein Spiel mehr sein möchte, wenn man es genau nimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich überlege gerade, kann man in Journey versagen? Ich habe Journey nicht gespielt. Ich auch nicht. Ich glaube, man kann in Journey nicht versagen. Gut, wie Kann man gesagt, das ist halt nur ein Kit. Das ist in halt ein. Flower versagen? Was ich halt sagen würde, ist von wegen, wenn halt es merkbar viel Gameplay gibt, dass es halt auch ein Game ist, auch wenn es beispielsweise kein Failure State gibt. Aber das wäre eine Sache, die ich persönlich für mich sagen würde und nicht nach Definition. Für mich muss das Spiel sich halt wirklich mehr danach richten, dass ich wirklich etwas aktiv mache. Und für mich ist ein Dialog klicken kein Gameplay. Ist es auch nicht. Und das ist halt, bei Walking Dead ist das für mich der größere Teil, dass du irgendwelche Dialoge durchklickst. Ich meine, das hast du auch bei einem Ja, Point and Click aber Adventure oder natürlich, aber du hast halt noch enorm große und wichtige QTE-Sequenzen. Ich meine, ob du QTEs jetzt großartig als Gameplay sehen willst oder nicht, das ist eine Sache, aber ist halt kein gutes Gameplay. Bitte? Das ist halt kein gutes Gameplay, aber es ist Das stimmt. Gameplay. Richtig. Es ist halt, wenn man es genau nimmt, es ist Action-Gameplay, wovon auch Games wie, sagen wir mal, God of War und so weiter ihre Bosskämpfe aufbauen. Und ja, das ist ganz klar. Und das ist halt irgendwo auch vorherrschend. Du hast in jeder einzelnen Episode zwei, drei Sequenzen von mehreren Minuten. Ja, kann man auf jeden Fall so akzeptieren. Finde ich. Ich würde noch kurz zu dem Quicktime-Events sagen. Es gibt meiner Meinung nach auch gute Quicktime-Events. Ich fand es zum Beispiel bei Naruto Ultimate Ninja Storm 3 fand ich es eigentlich ziemlich geil gemacht. So, weil das hat einfach auch zum Spiel gepasst. Also, Neo weiß wahrscheinlich nicht, wovon wir reden, aber Asenbahn, hast du es gespielt? Nochmal, welches Game? Naruto Ultimate Ninja Um Storm 3. Gottes Willen, nein, nein. Ich mache einen riesen Bogen um Naruto. Das ist schade. Das Spiel ist sehr gut und vor allem ist es deutlich besser Ist als der Anime. es eins dieser Beat'em-up-Verschnitte? Ja, es ist Beat'n'up im Oh, Prinzip, nein, ja. nein, nein, nein, nein, nein, nein, Das nein, ist nein, für nein, mich nein. nicht. Das ist dieses. Na, nein, Beat'em Up spiele ich sau gerne. Ich habe ewig viel Spielzeit in Street Fighter und Geschichten. Aber ich mache einen riesen Bogen um diese Two and a Half D Fighter-Geschichten, bla. Und ich hab's auch, ich hab's schon mal gespielt gehabt. Ich hab's direkt von meinem. Ja, ich hab das, glaube ich, mal bei einem Kollegen gespielt gehabt. Das ist eine Weile her, deswegen bin ich mich nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber nee, lass mal. Ja, ich fand das halt, war da einfach sinnvoll eingesetzt, weil du hattest den Kampf und dann war die Quicktime-Sequenzen quasi der Finisher. Und das macht im Prinzip Sinn, aber wenn du zum Beispiel bei Tomb Raider, das hat mich, also beim Remake, das hat mich so angenervt, dass ich das Spiel nach, weiß nicht, 1,5 Stunden weggelegt habe. Weil du hattest halt, im Prinzip, du musstest laufen. Und du hattest ein Quicktime-Event dafür, dass du laufen kannst. Ja. Das ist so absurd einfach. Ich meine, warum kannst du nicht ganz normal laufen? Warum musst du ein Quicktime-Event dazu machen? Das hat mich so genervt, dass ich es halt weggelegt habe. Das war auch etwas, was mich bei Heavy Rain vor allem gestört hat. Aber bei Heavy Rain war es halt so irgendwo, dass man da auch noch durchgängig teilweise sehr sinnige Quicktime-Events hatte. Beispielsweise an dieser einen Szene, wo man in dieser Folterkammer da, also in dieser abgeschlossenen Kammer da sitzt. Und Scheiße, ich glaube, man sollte sich einen Finger Finger abschneiden. abhacken, ja. Ja, genau. Und von wegen das mit QTEs zu füllen, hat schon eher Sinn gemacht, weil es halt einfach diese richtig hässlich angespannte Lage ist, wo man auch ein bisschen halt Remorse hatte, von wegen jetzt tatsächlich diesen Knopf zu drücken. Da Eine funktioniert das ganz gut. der stärksten Stellen Heavy Rain möchte ich dabei kurz einmerken. Ja, das Vielleicht sogar die stimmt. beste. Okay, wenn wir das jetzt so schnell abgehakt haben, also ich würde nur noch zu kurz sagen, dass es vielleicht auch eher in Richtung interaktiver Film geht teilweise, aber es halt durch Quicktime-Events immer noch das Gefühl vermittelt, von einem Spiel zu sein, aber. Interaktive Filme als Genre gibt es nicht mehr. Das ist mit der CDI ausgestorben. Nee, ich meine einfach nur, dass es halt einfach das Gefühl so ist, als ob du halt, du spielst halt einen Film nach. Teilweise hatte ich das Gefühl, vor allem weil es so dialoglastig war und du halt wenig Gameplay hattest. Dann würde ich ganz allgemein ein paar Pros und Cons zu dem Genre sammeln, wenn ihr da jetzt irgendwas groß habt. Ja, Con ist halt, wer auf Gameplay steht, ist da schon mal falsch. Würde ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, bei Life is Strange hast du Gameplay in dem Sinne. Ja, Gameplay ist vielleicht das falsche Wort. Das ist ein Feature, mit dem du die Story beeinflussen kannst, aber irgendwie, also ich sag mal, für jemanden, der tatsächlich aktiv was tun will, spielerisch, ist es ja im Endeffekt, ist es ein Knopf drücken und warten, bis sich ein Kreis zurückdreht. Ja, ist aber halt ein sehr entscheidendes Gameplay-Element, Ja, aber das im Prinzip das Spiel definiert. Also ist im Prinzip ist es so wie, also vergleichsweise wie in einem Call of Duty das Schießen. ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, die Leute, die sich tatsächlich dann auch darüber beschweren, dass sowas wie The Walking Dead oder sonst was zu wenig Gameplay hat, das wird sowas dann eigentlich auch nicht geholfen. Also zumindest jetzt, so wie ich es im Gefühl hatte, weil das jetzt, glaube ich, nichts ist, was für jemanden, der dann tatsächlich auch ein Spiel haben will, wo er wa aktiv was tut, tatsächlich irgendwie, was ihn dann so ausreizt. Ja, es ist natürlich kein richtiges RPG oder was weiß ich, aber es ist im Stück weit noch so weit, also es ist halt wirklich noch das Gefühl, dass du einen Charakter durch die Welt bewegst und nicht der Charakter durch die Welt bewegt wird. Also, aber ich kann dir da im Allgemeinen durchaus zustimmen, dass dieses Genre, es gibt's eigentlich einen richtigen Begriff dafür. Eigentlich sind es theoretisch alles Adventures, wenn man es ganz. Ja, es gibt keinen festen Begriff, also Adventure oder eben Visual Novel irgendwo dazwischen. Ein Genre-Max. Ja, dass dieses Genre eigentlich sehr wenig Gameplay-lastig und vor allem sehr Story-lastig ist. Ja gut, Gameplay-lastig kommt immer wieder auf den Titel an. Ich meine, was ist mit Beyond Two Souls? Das ist ja theoretisch auch Gameplay-lastig. Ja, oder Catherine. Catherine ist der Großteil Gameplay. Aber würde immer noch in das Genre passen. Dead und Catherine wirklich so in eine Gruppe stellen, also. Ja, es sind beides Genre-Mixer. Ja, ich habe wie gesagt Catherine nicht gespielt, ich kann das nicht deswegen nicht einordnen, aber. Nur Catherine hat halt immer sehr, sehr Also, ausführliche, sagt man so, Puzzle-Passage könnte man fast sagen, ja, Rätsel, was auch immer. du tust dich halt abwechseln. Du hast drei praktisch Möglichkeiten, wie das Spiel abläuft. Du sitzt entweder in der Kneipe. Das ist immer vor den Puzzlepassagen. Dort kannst du mit Leuten reden, dir Tipps abholen, hast halt den größten Teil der Storyentwicklung durch. Bekommst halt SMS und je nachdem, wie viel du beispielsweise am Abend trinkst, verläuft das Ganze anders. Bekommst Power-Ups und ja. Sehr viel Minischoice-Zeug. Dann gibt's die Traumpassagen. Das ist halt der Hauptteil des Games, wo du auch die meiste Zeit darin verbringst. Da musst du halt innerhalb eines Traums ein Set an Türmen hochklettern mit einem Bosskampf am Ende und dann kommt eine Cutscene für den nächsten Tag und dann landest du wieder in der Bar und das machst du, keine Ahnung, 6 Mal ungefähr. I don't know. Wenn du meinst, es ist mit einem Walking Dead, wo du halt wirklich eigentlich größtenteils dich durch Dialoge und Quicktime-Events klickst. Der Fokus ist halt ein anderer, aber es ist dasselbe Genre. Ich hätte jetzt fast gesagt, Walking Dead ist halt ein Genre-Mix oder Mashup aus Visual Novel und Adventure, wohingegen Catherine mehr irgendwie tendiert zu Kombination aus Visual Novel, Adventure und aber halt auch einen viel, viel, viel stärkeren Fokus eben auf irgendwelche Puzzle- oder Rätselspiele, was halt die anderen Spiele gar nicht haben. Also es ist schon ein gutes Stück weit ab in meinen Augen. Ich weiß nicht. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall ein Pro, den ich da anmerken möchte für das ganze Genre. Es ist halt sehr konträr zu vielen momentan hochgelobten und gehypten AAA-Titeln, die extrem auf Bombast und ja, eigentlich da quasi eine Überforderung des Spielers mit Effekten sorgen, dass eigentlich diese Spiele doch sehr zurückgenommen sind, was das angeht, und viel Fokus auf Story und Charaktere, auf das Erzählen von der Geschichte legen und nicht darauf, dass du all mögliches Zeug zerstören kannst. Ja, das ist aber so eine Sache. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt halt nur noch kein Spiel im Stil von Walking Dead, das das macht. Aber theoretisch könntest du auch, keine Ahnung, ein Kriegsadventure haben oder sonst was, was extrem bombastisch und effektüberladen gemacht ist mit in der Art und Weise, wie sich zum Beispiel The Walking Dead spielt. Also das ist mehr jetzt den Spielen, die es bisher davon gibt, geschuldet als dem Genre selber. Aber das Kriegssetting hast du doch, glaube ich, auch in Violent Hearts zum Beispiel. Das ist auch Was? so in die Richtung. Violent Hearts. Das Kriegsspiel. Ah, Valiant Hearts. Valiant Hearts ist was, das geht in eine ganz andere Richtung in meinen Augen. Das hätte ich jetzt gar nicht in die Richtung gestellt. Ja, ich würde es jetzt auch nicht auf eine Stufe mit Walking Dead stellen, aber wenn du, sag mal, wenn du Catherine mit in das Genre nimmst, könntest du das auch eigentlich ausschließen. Ja, okay. Ja, ich würde halt auch Catherine ausschließen, deswegen. Ja, okay, wenn du Catherine, natürlich, dann funktioniert das nicht. Aber jedenfalls finde ich das schön, dass man versucht, wirklich eigentlich mehr eine interaktive Story oder halt eine Story zum Nachspielen zu kreieren als rein Effekthascherei. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt noch ein sehr junges Genre, deswegen hoffe ich, dass sich das auch noch mehr entwickelt, einfach gameplay-technisch, dass du halt einfach wirklich, dass du Spiel hast, so in dem Sinne. Weil ich halt wirklich oftmals das Gefühl habe, ich höre mir nur Gelaber an. Und ich habe es schon mal erwähnt, was mich halt extrem nervt, ist, wenn du einen Dialog hast oder Dialoge und du musst halt hässlich animierte Gesichter angucken. Und das fuckt mich so ab, das ist ein Grund zum Beispiel, warum ich Witcher abgebrochen habe, weil du sitzt da in der Kneipe und guckst dir halt Gesichter an, die einfach nicht schön animiert sind. Und das bringt mich total raus. Also, dass du gerade gesagt hast, dass als du Witcher abgebrochen hast, ich bin kurz ein bisschen zusammengezuckt. Ich glaube, dass du das aussprechen kannst, ohne dir den Mund zu verbrennen, das ist schon. Ja. Ich habe noch was viel Schlimmeres. Ich habe The Witcher noch gar nicht gespielt. Das ist nicht schlimm. Ich finde, nicht gespielt ist nicht so schlimm wie abgebrochen. Das Okay. erste oder die Zweier? Ich habe den Zweier. Oh. Den ersten hätte ich ja auch irgendwo verstanden. Ja, wie gesagt, mich kotzt es einfach an, wenn ich hässlich animierte Gesichter sehen muss, weil entweder hast du dann extrem gute Dialoge, die halt Richtige saulustig Grafik. sind, wie zum Beispiel in Gothic oder sowas, oder du hast halt gut animierte Gesichter wie in Eleanor. Ich fand es nicht so schlimm, wie sie es in The Witcher 2 hatten. Ich fand es relativ gut, generell. Zu der Zeit, wo das released wurde, ich meine, das ist jetzt auch gerade mal, scheiße, das ist gerade mal 2 oder 3 Jahre her. Das Ding war top-notch und das ist immer noch, finde ich. Ja, es ist für. Natürlich ist es an sich grafisch phänomenal, aber. Nein, nein, nein, auch von den Gesichtern her. Ja, aber Kann ich mich nicht beschweren. wenn ich mir die Dialoge angucke, dann war das Mund auf Mund zu. Und ich habe halt davor L.A. Noire gespielt, was halt einfach eine ganz andere Liga ist. Hast du L.A. Noire gespielt? Nö. Interessiert mich Ich voll habe ein nicht, bisschen das rein. Genre. Das ist eigentlich, also, es ist ein bisschen ein Mix aus so Ballerei und aber auch sehr viel Rätselzeug, also quasi, also entfernt von Walking Dead ist es nicht. Ja, aber mal ganz vom Genre abgesehen, interessiert mich die Prämisse auch einfach nicht. Oh, ja, gut, dann kannst du nichts machen, aber ich fand, also, Eleanor, wenn Wobei. du die Gesichter gesehen hast, wie gut die halt animiert waren, dann findest du halt einen Witcher oder eigentlich so gut wie jedes andere Spiel relativ schwach. Ich Ich habe dir interessiere bei mich Anime ein, vor allem ich, gefühlt ich alles interessiere mich Mögliche so wenig gesprochen. wie du kannst für die tatsächlichen Gesichtsemotionen, du, das kannst du mir aber glauben. Von wegen, was ich jedes Jahr mache, ist, dass ich mir sehr, sehr alte RPGs und Strategy Games auspacke und ich meine, ich spiele nicht jedes Jahr wieder Baldur's Gate oder fucking Planescape Torment durch, aber was ich beispielsweise jedes Jahr mache, ist, ich spiele meiner Meinung nach den besten RPG Strategy Mix mit Spellforce und das sind praktisch Pappfiguren. Das könnte mich nicht weniger interessieren, wie das Ganze ist, aber wenn mich die Prämisse nicht interessiert, kann ich mich für das Game nicht begeistern und Gesichtsanimationen würden mich auch nicht dazu bringen, ein Game abzubrechen. Ja, und ich finde zum Beispiel, also bei L.A. Noire nur deswegen so schlimm, weil die Gesichtsanimationen sind. Nee, Weiß ich nicht, ich fand meine. L.A. Noire zum Beispiel extrem schwach, ehrlich gesagt, bis auf die Animation. Ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Es hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht und ich fand, also, man hat halt klar gemerkt, dass sie echt sich nur auf das eine, auf die Gesichter fokussiert haben und den Rest ein bisschen, also sei es jetzt nun Story oder halt das Baller-Gameplay, dass sie sich ein bisschen zurückgenommen haben. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja, dass du mit L.A. Noire halt eigentlich das Spiel mit den wahrscheinlich besten Gesichtsanimationen bisher hast und ich kann es zumindest nicht ausstellen, das halt damit zu vergleichen. Und wenn ich einfach sehe, wie viel Spaß ich daran hatte, bei L.A. Noire irgendwelchen Dialogen zuzuhören und wie viel Spaß ich bei Witcher hatte, dann ist das halt, geht das halt eindeutig an L.A. Noire. Da bin ich, wenn ich ehrlich bin, finde ich so einen Dialog wichtiger, wie er auch synchronisiert ist und wie, also ich finde sowohl inhaltlich wie der Klang irgendwie relevanter als wie es aussieht. Also wenn ein Dialog schön gesprochen ist und inhaltlich gut ist, dann kann muss auch gar keine Animation dabei sein in meinen Augen. Also Beispiel dafür, ich weiß nicht, ob Sie mir kennt, das Adventure The Cat Lady, finde ich mit, wo sie die Stimmen von den Figuren sehr gut getroffen haben, das vom Stil her sehr einfach gehalten. Ja, da sind die Dialoge einfach gut, da ist es mir total egal, wie es aussieht. Aber ich glaube, da wird auch nicht auch überhaupt kein Fokus auf Gesichtsanimation gesetzt. Das war ja bei eben, das ist ja das Ding, wenn du bei eine Kamera hast, die voll aufs Gesicht drauf hält und dir Ja, das okay. Gesicht anguckt, also du merkst, dass die wollen, guck dir das Gesicht an und wie schön das animiert ist. Und es ist dann aus meiner Sicht nicht so schön animiert, dann ist es halt für mich so ein Downer. Ja, okay. So formuliert kann ich es nachvollziehen. Okay, habt ihr noch irgendwas anderes pro Cons so allgemein zu dem Genre? Nicht wirklich. Dann würde ich halt einfach mal in die andere Richtung gehen, weil das war ja nur der eine Teil Walking Dead und der andere Teil ist, dass ich denke jetzt mal Cineasmus in modernen Spielen. Also ich meine, guckt man sich jetzt ein modernes, also das aktuelle Call of Duty an, dann versteht man wahrscheinlich am ehesten, worauf ich hinaus will, dass man versucht, Spiele immer filmischer zu inszenieren. Macht Sinn. Ne, nervt mich ehrlich gesagt. Ich finde, ein Spiel ist ein Spiel, ein Film ist ein Film. Ist schon gut, wenn man es mal macht, aber weiß nicht, wenn ein Beispiel für mich sind zum Beispiel jetzt die Blizzard-Spiele, die dann immer die bombastischsten Cutscenes und weiß was ich haben und das Gameplay spiegelt das halt gar nicht wider. Und das finde ich halt, es muss dann auch nicht sein. Ich finde, das ist dann halt auch irgendwie ein Stilbruch an irgendeiner Stelle. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, aber an sich ist es ja eine coole Sache, dass du gut animierte Cutscenes hast oder so. Das Problem ist halt, wenn das Geld dann mehr in die Cutscenes geht als ins eigentliche Gameplay. Ja. Das ist halt echt so ein Ding. Ja, ich weiß nicht, ein Spiel hat halt, kann halt in meinen Augen halt auch einen ganz anderen Fokus setzen. Das muss sich halt, in meinen Augen, soll sich gar nicht anstrengen, wie ein Film zu wirken. Soll sich doch mehr darauf verlassen, eben auch ein Spiel zu sein, statt sich da jetzt irgendwie dem Film anzunähern. Ja, also ich finde es halt auch in modernen Spielen echt einen optischen Overkill teilweise. Und also ganz aktuell, ich finde Civ 5 schlechter als Civ 4. Einfach weil das vollgepackt ist mit Grafik, die ich überhaupt nicht brauche. Weil du hast eigentlich ein ziemlich simples Gameplay. Oder The Binding of Isaac ist zum Beispiel genauso. Du hast ein richtig simples Gameplay, aber eigentlich eine Grafik, die vernachlässigbar ist im Prinzip. Das sind ja nicht die einzigen Spiele, diese ganze Retro-Look, der kommt ja immer weiter auf. Und da merkt man halt, dass du in vielen modernen Spielen einfach wirklich nur so auf die Grafik gehst, um möglichst ein filmisches Erlebnis zu haben. Und dann bist du vielleicht für 4 Stunden oder weiß ich wie viel, ja, begnügt und dann war's das. Dann kann ich mir eigentlich auch einen Film machen. Und das sehe ich halt ähnlich wie du. Film sollte ein Film und ein Spiel sein. Ja, ich habe dazu alles gesagt. Mir ist das so völlig egal. Also ich kann es von Genre zu Genre, kann ich das relativ gut verstehen und aktuell wird ja halt irgendwo ausgetestet von wegen wie wir, wenn wir jetzt mit der Grafik nicht mehr viel weiterkommen, jetzt kommt Oculus Rift und bla bla bla, wo wir jetzt anfangen Virtual Reality Zeug zu machen, von wegen testen wir halt aus, wie sehr wir das verschmelzen können. Interessiert mich persönlich absolut gar nicht, vorne und hinten nicht, mache ich keinen Unterschied bei. Findest du aber nicht, dass das irgendwie in vielen Spielen teilweise jetzt echt nur noch auf Grafik geht und nicht mehr aufs Gameplay? Ja, natürlich bei den AAA-Titeln, aber das ist doch schon immer so gewesen. Von dem her, wieso sollte das mich interessieren? Von wegen, ich spiele kein Call of Duty, ich spiele nicht mal GTA. Und von wegen, wenn die da halt immer weiter auf Grafik. Hier, FIFA ist das beste Beispiel. FIFA kotzen sie doch auch einfach nur jedes Jahr eine neue Version vom alten Game raus mit zwei, drei neuen Titeln. Oh, wie realistisch jetzt. Die Crowd jubelt. Oh, 60 Titel. AAA. Ja, nee. Ja. Es hat mich noch nie interessiert und es wird mich auch nie interessieren. Und das ist dann halt das Problem von den Werkzeugen, die das dann halt tatsächlich auch kaufen. Und das ist dann halt deren Geldverschwendung und nicht meine. Aber hey. Ja, das Problem ist halt, dass die Spieleentwickler halt auch das Gefühl haben, das immer weiter in die Richtung treiben zu müssen. Also ich sag mal, man merkt ja auch immer mehr, dass das ist ja, ich sag mal, wie viele Leute, die gerne spielen, mögen es natürlich nicht, wie wir jetzt alle, aber die große Masse kauft ja trotzdem immer das neue CD und deswegen wird sich das halt leider in die Richtung entwickeln. Das war das doch. Nein, wird es nicht. Es wird immer den gleichen Markt haben, den es aktuell hatte. Klar wird es sich mehr entwickeln, aber schau mal, die Fanbase ist es nicht so, dass die einzige große dominierende Gaming-Fanbase ist jetzt die Fanbase, die Call of Duty und FIFA spielt. Ganz im Gegenteil. Ja, wenn man sich jetzt als Entwickler hinsetzt und ein Spiel macht und sieht, was verkauft sich richtig gut und das sind immer nur die Spiele mit guter Grafik und krassen Cineast, dann gibt es gibt natürlich Aber immer das ist doch die. gar nicht der Fall. Das ist doch gar nicht der Fall. Du hast deine CDs, du hast deine FIFAs, aber dann hast du auf derselben Hand hast du deine Elder Scrolls 5, die sich über 4 Jahre lang beinahe in den absoluten Topsellern jeden einzelnen Monat halten. Du hast deine Five Nights at Freddy's, du hast deine Binding of Isaacs, du hast deine ganzen anderen Independent Steam Releases, du hast deine The Witchers, du hast deine Dark Souls. Ja, aber Es ist nicht so, dass COD und FIFA ist einfach nur das Gängige, weil das. Es ist ich schwer glaube auch auszudrücken. nicht, dass so Spiele wie Dark Souls oder Skyrim jetzt aussterben werden. Das ist nicht, was ich sagen möchte, aber ich Natürlich sag mal, nicht. dass sich der Markt einfach trotzdem, zumindest mal im Großen gesehen, trotzdem immer mehr in diese Richtung entwickeln wird. Also zumindest Nicht. ist es Leg so, wie ich ich es mir mein. vorstelle. Also, wenn Leg der ich Publisher. meine Hand für ins Feuer, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube aber, wenn der Publisher die Wahl hat, einen neuen COD-Klon zu machen oder ein neues Binding of Isaac, dann wird er sich immer für den COD entscheiden, einfach Das weil es sich verkauft. kannst du auch gar nicht so sagen, weil Binding of Isaac ist ein Indie-Titel. Aber das war einfach nur ein Beispiel, um zu sagen, von wegen, was für Bestseller es eigentlich geben kann, ohne dass du auf Grafik bauen musst oder sonst was. Ja. Ne, ich Natürlich, glaube wenn du auch einen nicht. Publisher hast, der entscheidet sich zwischen COD und Binding of Isaac, ist es klar, dass er sich für die 2000 Mann starke Runde unterscheidet, anstatt für den einen Typen, der in seinem Keller da irgendein Game über 2 Jahre zusammengeschmissen hat. Und jetzt damit auf Steam sein Geld macht. Ja, das führt doch aber letztendlich zwangsläufig dazu, dass große Entwicklerfirmen sich nicht mehr dafür entscheiden, jetzt was Innovatives zu machen, weil ein Publisher nimmt das nicht an. Und du kannst nicht jedes Das haben sie Spiel. doch noch nie. Ja. Ich meine, was sind die großen Gaming-Titel? Du hast FIFA, du hast COD, du hast vielleicht noch Assassin's Creed. Und das sind, okay, und du hast vielleicht noch GTA. Aber sagen wir mal, drei verschiedene Entwicklerfirmen, die unter zwei verschiedenen Publishern sind. Was sind denn die großen Publisher? Du hast Activision, du hast Electronic Arts. Und die decken das halt ab, aber ich sehe das Problem nicht, ehrlich gesagt. Wir hatten es ja vorhin von Skyrim. Eigentlich ist, finde ich, Skyrim sogar ein gutes Beispiel dafür, weil es halt im Vergleich zu Vorgänger Elder Scrolls Teilen schon sehr entschlackt und schon irgendwie massentauglich gemacht wurde. Natürlich extrem schöne Grafik und ich glaube auch, dass da schon mehr da reingesetzt wurde, dass es schön aussieht, als eben. Ja, Also aber das ist der. es. Okay, aber da musst du irgendwo sehen, von wegen, das war an einer Hand abzuzählen. Ich meine, das letzte Elder Scrolls, was rauskam, war Oblivion 2006. Relativ logisch, dass die dann sagen, von wegen, okay, was haben wir jetzt für einen Open-World-Titel? Oh, Skyrim, okay, wir machen eine riesige nordische Welt. Und dann ist es klar, dass irgendwo der Fokus unter anderem natürlich auf der Grafik liegen wird. Was es schon Ja, immer lag bei The Elder Scrolls, weil The Elder Scrolls einfach ein relativ schlechtes Rollenspiel im Vergleich ist. Oblivion fand ich fantastisch. Ich möchte keine bösen Worte gegen Oblivion hören Oh, hier. vor allem Oblivion war der Also, schrecklichste Teil. es Aber kommt drauf an. Es kommt drauf an. du kannst doch nicht, du kannst mir doch nicht widersprechen, wenn ich sagen würde, dass Elder Scrolls seit Morrowind von der Community getragen wird, durch die Mod-Community. Natürlich war Oblivion nicht gut, aber es ist so ein schlimmes Spiel, das ich so lange gespielt habe. Deswegen muss ich jetzt mich heutzutage immer damit verteidigen, dass es gut ist, wenn ich irgendwie darüber rede. Ich habe auch Dann gerade red voll einfach nicht ewig lang über Oblivion, gespielt. sondern den Morrowind. Morrowind war legit gut. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe auch Gothic 3 ewig lang gespielt, auch weil es ein schreckliches Game war. Das Ding ist halt, dass du bei Skyrim, vor allem Oblivion, halt eine riesige Welt hast, die du erkunden kannst. Deswegen ist trotzdem das Gameplay, also vor allem die Kampfszenen, so, wenn du es vor allem, weiß ich, mit einem Dark Souls oder meinetwegen auch mit einem Witcher vergleichst, ist das doch deutlich schlechter. Also das kannst du ja nicht bestreiten. Ja, gut, aber bei Dark Souls liegt auch der gesamte Fokus auf dem Kampfsystem. Dark Souls würde Aber nicht sogar. funktionieren, wenn du ein Kampfsystem wie bei Skyrim hättest, während Skyrim einfach sagt, von wegen, wir setzen so viel auf diese First-Person-Ansicht, du kommst gar nicht drum rum, als ein Kampfsystem zu machen, wie du es in Skyrim halt auch findest. Es geht gar nicht. Wie willst du Aber es anstellen? das wollte ich ja nicht leugnen. Ich wollte ja nur sagen, dass das Kampfsystem deswegen trotzdem schlechter ist als in den Dark Souls. Ja, natürlich, aber du kannst es von Anfang an gar nicht vergleichen. Das ist, als würdest du sagen, von wegen, okay, vergleichen wir einfach mal COD mit Borderlands. Die versuchen es gar nicht erst. Wieso? Ja, aber Also ich finde, was man so. kann das durchaus vergleichen, weil es sind beides COD und Rollenspiele. Borderlands. Nein, ich gehe jetzt erstmal mit Skyrim und Dark Souls. Es sind beides Okay. Rollenspiele, beides mit einer riesigen Welt und beides eigentlich auch sehr kampfbasiert. Also. Nee, von hinten nicht. Von wegen, Vielleicht kann ich das Skyrim Skyrim beziehungsweise generell. kampfbasiert. Elder Scrolls ist nicht basierend auf dem Kampfsystem. Du hast nicht dieses ewig lange System von wegen, okay, du hast 50 verschiedene Waffenarten und Unterteile, du kannst die Kombos machen, du kannst schauen, wie du deine Sachen upgradest und bla bla bla bla bla, was einen riesig gigantischen Einfluss auf die Kämpfe hat. Du hast auch bei Skyrim hast du keine teilweise 20 Minuten lange Bosskämpfe. Du Skyrim hast keinen. Kampfsystem ist idiotensicher. Das ist halt wirklich, das kann auch Richtig. der Mit Letzte der Guten. kampfbasiert meinte ich auch eher, dass du sehr viel kämpfst in Ja, Skyrim. aber Ja, das ohne. ändert nichts daran. Du hast keinen Fokus auf dem Kampfsystem. Natürlich kannst Ja, du okay, Skyrim aber mit wenn du Dark einen Souls vergleichen, Kampf. wenn Skyrim gar nicht versucht, irgendwas mit seinem System anzustellen. Während Kampf Dark Souls sagt, bei wir Skyrim. leben davon, wie sich das Kämpfen anfühlt. Naja, Außerdem hat Dark Souls. wenn du das Außerdem Ding ist da. spielst, mit Außerdem dem ist du. Dark Souls generell nicht vergleichbar. Sorry. Außerdem ist Dark Souls generell nicht vergleichbar mit Skyrim, weil in Skyrim hast du noch größere Teile, wo du deinen Handel betreibst, wo du in den Städten bist, wo du die Questchains abschließt. Das meiste Storytelling, was du bei Dark Souls hast, ist jetzt nach dem letzten Patch in Dark. Zeitbeschreibung. Okay, ja, richtig. Und jetzt nach dem letzten Patch in Dark Souls 2, von wegen dieses komische, riesige Tentakel-Blob-Monster, was alle paar Bonfires mal auftaucht und die erzählt von wegen Life is futile, chosen one. Erklär mal, ich kenne das. Ich habe Dark Souls 2 leider zum Glück, glaube ich, eher nicht. Was haben Sie da jetzt reingepatcht? Nein, der letzte Patch war jetzt ein praktisch Mini-Add-on, weil die jetzt diesen komischen Re-Release machen, was ein riesiger Cash-Grab ist und was ich nicht kaufen werde für meinen Teil, aber was soll's. Aber die haben im letzten Patch haben die einen neuen Storystrang eingeführt, womit sie jetzt ein neues Ende haben in Dark Souls 2, was dem Ende von Dark Souls 1 praktisch 1 zu 1 ähnelt und was praktisch noch ein bisschen mehr Story erklärt. Und den Charakter, den sie halt eingeführt haben, ist halt Aldia, Scholar of the First Sin, und der taucht halt an gewissen Story-Elementpunkten einfach mal auf, wenn du ein Bonfire aktivierst. Dann explodiert das Bonfire, du feuerst zurück und dann erscheint dieses Ding und google ihn einfach mal, Aldia, Scholar of the First Sin oder so, und das ist dieses riesige Schleimviech. Erklärt dann das Mini-Add-on den Zusammenhang zwischen Dark Souls 1 und 2 jetzt endlich mal plausibel? Kann man jetzt endlich mal den Rückschluss ziehen, ob die Fantheorien stimmen oder nicht? Ja. Zusammenhang. Was für Fan? Von welchen Fantheorien sprichst du? Im Sinne davon, dass die Welt von Dark Souls 2 eben der gleiche Cycle ist wie in Darkness Ja. 1 und das halt einfach diese. Cycle, es ist nicht der gleiche Cycle, aber du Nicht kannst das ja. gleiche Bild, das war ja. Teilweise bedankt es Es zwei, ist fand ich die das gut gleiche gemacht. Welt. Es ist die gleiche Welt und es werden Rückschlüsse auf Gwyn und so weiter nochmal gezogen. Und du kannst dir daraus schließen, wie das eigentlich alles funktioniert. Und du kannst dir erklären, wie dieses Cycle eigentlich tatsächlich funktionieren und wie du da ausbrechen kannst. Okay, gut. Wobei es Ja, halt das wie hat. immer größtenteils Theorien immer noch sind, aber du hast sehr viel Zeug, worauf du es stützen kannst. So, genug von Dark Souls, jetzt will ich nochmal zurückkommen zu dem Gameplay, zu der Gameplay-Frage. Du hast in Skyrim einen sehr großen Anteil an Kämpfen. Oder beziehungsweise in Skyrim ist es vor allem Schleichen und mit dem Bogen irgendwelche Leute von der Ferne wegsnipen. Im Prinzip, du kannst ja nicht sagen, dass du in Elder Scrolls nicht kämpfst oder wenig kämpfst. Das Weil tue ich doch gar nicht. ja, und jetzt noch ein Element des Spiels, ein Gameplay-Element, was halt in einem anderen Rollenspiel, was ebenfalls, wo du sehr viel kämpfst, wahrscheinlich noch mehr in Dark Souls, was halt einfach dagegen abstinkt. Und du kannst ja auch nicht sagen, du hast jetzt Nein. ein Rennspiel mit toller Grafik oder was weiß ich, einer schönen Story und trotzdem fährst du halt irgendeine Seifenkiste durch die Gegend. Und dann Nein. Pass kannst du auf. trotzdem nicht sagen, dass das Gameplay deswegen jetzt nicht relevant ist oder so. Natürlich kann ich das. Pass auf. Die Sache ist die, wenn du Skyrim anspielst, dann denkst du dir von wegen, okay, ich mache jetzt diese First Per. Geh mal auf Skyrim Nexus und sag mir, was die meisten gut bewerteten Mods sind. Es sind Story Mods, es sind Patches, es sind Voiced Follower, wo sich Leute hinsetzen und 70 Reihen an Texte schließen. Was sind die Mods für Dark Souls? Retextures von Waffen. Skyrim setzt sich hin und versucht, kein gutes Kampfsystem zu haben. Skyrim versucht, dich so nah wie möglich in diese First-Person-Schiene reinzubringen. Will eine einigermaßen passable Story haben und ist eben dementsprechend Open Source und lässt sich von den Mods tragen, von der Community. Funktioniert wunderbar. Klasse. 1A. Woohoo. Dark Souls versucht das nicht. Dark Souls lebt einzig und allein davon, dass sie sagen, wir haben die geilsten Bosskämpfe. Die Bosskämpfe sind der Grundpunkt von Dark Souls. Wenn die nicht funktionieren, dann ist das gesamte Game dumm wie Scheiße. Es interessiert nicht. Es lebt alles von dem Kampfsystem. Skyrim lebt nicht von seinem Kampfsystem. Kannst du in Third Person spielen. Du könntest Skyrim das Kampfsystem von, keine Ahnung, du könntest Skyrim rundenbasiertes zu einem rundenbasierten Strategy Game machen. Es würde einfach nur die Atmosphäre kaputt machen, aber es würde vom Gameplay her nichts verloren gehen. Und jetzt sag das gleiche mal zu Dark Souls. Sag mal, du würdest Dark Souls zu einem rundenbasierten Strategy Game machen. Bullshit, das Ding würde so durch den Keller knicken, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber jetzt Na. willst du mir erzählen, dass Skyrim eine gute Story hat, wo die meisten Quests daraus gehen, suche dies, töte das. Wenn's. Skyrim ist. Ich weiß nicht, also Okay. eigentlich lebt Skyrim davon, wie groß die Welt ist und wie viel du machen kannst. Also Du die hast. richtige Story interessiert natürlich keinen Menschen. Die. Ja, es ist schwer, man muss ein bisschen abgrenzen, weil bei Skyrim ist es halt zwei Sachen. Einerseits die Quests, die du natürlich machst, und das sind halt größtenteils Fetch-Quests. Wie auch sonst willst du so eine gigantische Welt irgendwo füllen? Und ganz ehrlich, ich bin kein Freund von The Elder Scrolls, aber ich habe doch gerade schon gesagt, von wegen im Storyteil, von wegen, dass du dir die Mods anschauen sollst. Geh mal in den Skyrim Nexus und ich habe, aktuell habe ich mir die Tage, habe ich mir Skyrim tatsächlich wieder runtergeladen, um es wieder komplett neu mit Mods aufzusetzen. Und da ist mir eine Entwicklung ins Auge gesprungen, das war Voiced Follower. Ach du Scheiße, wie hieß er? Sophie war es, glaube ich. Was einfach ein Follower ist, welcher auf jeder deiner Queststränge, also auf den Fortschritt in der Hauptquest reagiert und so weiter und so fort. Was eine komplette Charakterentwicklung hat, was praktisch wie in einem, keine Ahnung, wie in einem Dating-Sim praktisch teilweise funktionieren könnte, wenn du es denn halt in diese Richtung spielst. Die reagiert von wegen, wenn du ihr Alkohol schenkst und so weiter. Das ist richtig cool gemacht. Und von sowas lebt Skyrim. Und du kannst auch nicht unbedingt sagen, dass die Story von Elder Scrolls schlecht ist. Aber geht so ein bisschen in genau dieselbe Richtung wie WoW. Du kannst sagen, WoW hat eine Scheiß-Story. Bei WoW tust du auch Level 1 bis Level 100, hast du auch nur, töte 7 Wölfe, sammel 3 Pilze. Aber wenn du dich mal hinterhängst, was dir da eigentlich für eine Story dahinter steckt, das ist massiv. Und jetzt hast du halt das Problem. Teile dieser Story sind halt richtig gut und andere sind schlecht. Du hast halt irgendwo einen Qualitätsverlust drin, wenn du eine Spielereihe so lange durchziehst. Und hast dich mal Das heißt. hingesetzt in Skyrim und hast einfach mal die Bücher gelesen. Ja. Viel Spaß bei den 30 Seiten Novel-Dinger, die dir erzählen, wie diese Welt kreiert wurde und hast du nicht gesehen. Ich sag nicht, dass die Story von Elder Scrolls großartig gut ist. Ich sag erst recht nicht, dass die Hauptstory-Verläufe und so richtig gut sind. Aber du kannst nicht sagen, dass du keinen Story-Fokus hast. Also Das ist einfach unehrlich. was man zu der Elder Scrolls sagen muss, Elder Scrolls ist ein Ding, die Hauptstory ist nie richtig gut, aber ich finde so die. die relevanten Storystränge drumherum, also die Ja. Gildenstränge und so weiter, Oh ja, sind immer die halt extrem Companions. gut. Also ich sag Oh. mal, persönlich besonders Dunkle Bruderschaft, sowohl in Oblivion wie in Skyrim, beides Male eigentlich die Highlights des Spiels. Ja, das In stimmt. Oblivion Dunkle noch mehr Bruderschaft in ist meinen Augen, geil. aber trotzdem. Besser als die Hauptstory, würde ich sogar sagen. Ja, klar. Deutlich. Deswegen, okay, deswegen bleibt ja aber trotzdem noch der Punkt, dass du zwar hast zwar viel Story und auch viel Gameplay, aber deswegen bleibt ja trotzdem der Punkt, dass du in einem Skyrim schlechteres Gameplay hast als in einem Dark Souls. Und du kannst noch so oft sagen, dass ja, da liegt ja nicht der Fokus drauf. Deswegen bleibt das Gameplay, das Kampfsystem von Skyrim trotzdem schlechter. Okay, pass auf. Machen wir es mal anders. Pass auf. Vergleich mal aktuelle Rollenspiele. Vielleicht kriegst du dann den Punkt, von wegen, den ich hier gerade versuche. Weil ich glaube, entweder du verstehst den Punkt nicht, den ich meinen will, oder du sprichst voll an mir vorbei. Okay, machen wir es mal folgendermaßen. Hast du Baldur's Gate gespielt? Nein. Hast du Planescape Torment gespielt? Nein. Irgendeins der 96er BioWare-RPGs. Nein. Okay, pass auf. Weißt du, wie Pen und Paper funktioniert? Ja. Shit. Okay, wunderbar. Diese Games haben eine Art Pen-and-Paper-System, okay? Das ist alles, was du erstmal wissen musst. Du hast halt deine Stats, das läuft alles nach dem Würfelsystem. Baldur's Gate, die ersten paar Stunden kannst du vergessen, ein Schwert an die Hand zu nehmen. Du spielst mit einer scheiß Slingshot, weil es am sichersten ist und weil du sonst einfach weggesniped wirst von dem ersten Magier, den du triffst. Aber wie dem auch sei, diese Dinger haben absolut Barebones Gameplay, okay? Absolut Barebones Gameplay. Vergleich das mal mit, nehmen wir mal Dragon Age. Dragon Age Origins. Weitaus gereifteres Gameplay. Kannst du jetzt sagen, weil von wegen das Gameplay in Dragon Age Origins theoretisch besser ist, dass es das bessere Game ist? Nun, okay, jetzt verstehe ich auch zum Glück deinen Punkt. Letztendlich, Ja. okay, dann kannst du sagen, die beide Spiele funktionieren mit ihrer Art von Gameplay. Hab ich doch gesagt von Aber Anfang genau, habe ich auch gesagt. Aber deswegen bleibt ja trotzdem das an. eine Gameplay besser als das andere. Ich muss mal kurz Ja, weg, ich aber bin in fünf das Minuten tut wieder gar nichts da. zur Sache. Es ist völlig irrelevant, dass das Gameplay in dem einen besser ist als bei dem anderen. Natürlich ist es besser, aber das ändert doch nichts. Wenn du doch von Anfang an Okay, weißt. stell dir doch mal eine Skyrim mit dem Gameplay von dem Dark Souls Oh, vor. du machst Das mich fände ich viel fertig. geiler. Also ich fände es zumindest viel geiler als. Nee, fände ich nicht, weil das Game nicht darauf ausgelegt ist, vorne und hinten. Skyrim ist nicht auf ein Kampfsystem wie Dark Souls ausgelegt. Mit einem Kampfsystem wie Dark Souls würde Skyrim schlechter funktionieren, wenn überhaupt. Demnach kann ich das auch verzeihen. Ich mag Skyrim für das, was es ist. Ich mag Dark Souls für das, was es ist. Ich würde die beiden nicht mixen wollen. Das ist auch der Grund, wieso das Elder Scrolls MMO so untergegangen ist. Niemand hat danach gefragt, niemand wollte es sehen. Und offensichtlich hat es auch nicht funktioniert. Oh Wunder, weshalb nur? Die MMO-Community ist eine völlig andere. Das Game kann nicht von Mods getragen werden. Und man hat einfach nicht danach gefragt. Okay, lassen wir das jetzt bei dem Punkt. Ja, bitte, mir platzt gleich eine Ader. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt ziemlich weit vom eigentlichen Thema abgekommen. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf Zukunft, was ihr euch denn wünscht für das Genre der Adventures oder halt für Spiele allgemein, wenn wir jetzt auf filmische Spiele, gespielter Film hinausgehen. Neo hat sich sogar schon, ist sogar schon mal kurz rausgegangen, anscheinend. Mir ist es persönlich völlig egal. Ich spiele das Ganze nicht weiter, weil es größtenteils. Ich habe nach The Walking Dead gelernt gehabt, wieso ich diese Spiele eigentlich meide. Das ist einfach der Grund, weil es. Ich mag den Storyaufbau nicht. Und wie gesagt, für mich ist es einfach ab irgendeinem Punkt langweilig, weil man einfach 20 Meter gegen den Wind riechen kann, in welche Richtung diese Story gehen wird. Man kann ganz genau voraussagen, was der nächste Storyverlauf sein wird und bla bla bla. Wenn ich sowas spielen will, dann mache ich meine Visual Novels und ignoriere den ganzen anderen Schwachsinn. Ich habe mir kein The Walking Dead Season 2 geholt. Ich werde mir kein. Gut, das Einzige, was ich mir vielleicht noch holen könnte, wäre Tales of the Borderlands, weil ich einfach weiß, dass sie das mit dem Humor einigermaßen gut hinbekommen, aber ich werde mir kein Game of Thrones holen. Gottes Willen. Wenn mich irgendjemand. Ich sollte ja schon hingesetzt werden von einem Kollegen aus meiner Klasse, der gemeint hat, von wegen, oh, du hast kein Game of Thrones geschaut, ich hab reingeschaut, mich interessiert's nicht. Von wegen, der wollte mich praktisch einladen, am Wochenende mit dem den Marathon zu machen und ich habe gesagt, du. Wenn ich zu dir komme, ich sitze nach zwei, spätestens drei Folgen sitze ich da und nag wie so ein hungriger Kojote an meinem Bein rum, dass ich endlich fliehen kann. Es ist halt voll nicht Jo. meine Kiste mehr, WB. Ja, bin wir da. Ja, Dein Fazit. ja, oder also Fazit und was du dir so für die Zukunft wünschen würdest fürs Genre. Mein Fazit ist, ich persönlich mag solche Spiele gerne und ich würde mir wünschen, dass die halt auch tatsächlich mal ein bisschen mehr ausprobieren und entweder tatsächlich ins noch reduziertere Gameplay gehen oder eben Speed-Adventure-lastiger machen und vor allem halt mal auch neue Szenarien ausprobieren. Also da kann ja noch viel kommen, weil wir haben ja echt sehr wenig Spiel bis jetzt. Und ich hoffe aber, dass halt Spiele, die tatsächlich einen Gameplay-Fokus haben, sich eben nicht an sowas orientieren. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke unseren beiden Gästen, Neo und Arsen. War sehr unterhaltsam. Ja, ich Sehr schwitze ein anstrengend bisschen. teilweise. Ja, oh ja. Dann noch so eine kleine Info für die, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Wenn ihr auch mit diskutieren wollt, ein eigenes Thema habt oder dass ihr reden wollt, dann schreibt mich doch einfach an. Ich verlinke meinen Skype-Account in die Beschreibung. Und wenn sich genug Leute finden, ihr Zeit habt, dann lässt sich das bestimmt regeln. Und damit auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.